Deutschlandfunk Radio Nacht. Soundcheck. Das Thema heute, Darker Than Blue, die frühen Alben von Curtis Mayfield. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Curtis Mayfield, Gitarrist, Produzent, Songschreiber und Sänger mit einem seiner bekanntesten Songs, Move On Up. Was wäre die Soulmusik ohne jemanden wie Mayfield, der wirklich seinen eigenen Sound hatte? In diesem Soundcheck geht es um die frühen Alben aus den 70er Jahren, die Mayfield, der 1999 verstarb, so unsterblich gemacht haben. Was Mayfield immer besonders machte, war die Tatsache, dass er meist mit hoher Falsettstimme sang und nicht in der tieferen Tenorlage wie viele seiner Soul-Mitstreiter. Das hat auch schnell die Lager zwischen Fans und Nicht-Fans gespalten. Mayfield hat also alleine mit seiner Art zu singen polarisiert. Bevor er zum Solokünstler wurde, war er Sänger und Songschreiber der Impressions. Alles Musiker aus seiner Heimat Chicago, die seit den frühen 60ern einige Hits hatten. Hören wir Curtis Mayfield mit Beautiful Brother von seinem Album Roots, das 1971 erschien. Ich glaube, kein Künstler hat so viel über Drogensucht und Kriminalität geschrieben und gesungen wie Curtis Mayfield. Beispielsweise innerhalb des Albums Superfly aus dem Jahr 1972, das gleichzeitig die Musik zu dem gleichnamigen Film darstellte. In Superfly geht es um den New Yorker Drogendealer Priest. Das Album zu Superfly war eines der größten Erfolge innerhalb der Karriere von Curtis Mayfield. Hört man sich heute noch Songs wie Freddy's Dead an, dann weiß man warum. We'll be right back. such a beautiful world with a wonderful girl. Ooh, I need a woman child. Don't wanna be like Freddy now, 'cause Freddy's dead. Just think of Freya. Everybody's misused him, ripped him up and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. A Fred is on the corner now. If you want to be a junkie, why? Remember, Fred is dead. '70 erschien das erste Soloalbum von Curtis Mayfield und es war aus mehreren Gründen schon eine Innovation. Erstmal hat Mayfield von vornherein sein eigenes Plattenlabel gegründet, um völlig unabhängig zu sein. Er war also, wenn man so will, ein ganz früher Independent Artist. Auf seinem ersten Album Curtis entwickelte er zudem schon seinen unverwechselbaren Stil mit opulenten Orchester-Arrangements und den schon fast afrikanischen Rhythmen, eine Art Sound, den zu dieser Zeit niemand wirklich gemacht hat und der bis zum heutigen Tag prägend wurde für viele andere Soul-Sänger und Produzenten. Und wie Curtis Mayfield live klang, das hören wir auf seinem zweiten Album, Curtis Live, beispielsweise mit dem Song We the People Who Are Darker Than Blue. Darker than blue. Oh, we're gonna stand around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi, yellow girl, can't you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your man could really see, you'd know your color same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Thank you. Master Henry Gibson. Yourself together. Learn to know your sign. Should we commit our own genocide before we check out our mind? I know we've all got problems. That's why I'm here to say, keep peace with me and I with you. Let me love in my own way. Sister and mother is even better, yeah. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no brothers left, you see. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A grown-up jigger. Wow. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? Pardon me, brother. As you stand in your glory, I know you won't mind if I tell the whole story. Pardon me, brother. I know we've come a long, long way, but let us not be so satisfied. For tomorrow, can be an even brighter day. Das Album Back to the World, das 1973 erschien, beschäftigt sich thematisch mit der Heimkehrerproblematik der GIs nach dem Vietnamkrieg. Es ist aber auch musikalisch ein Schritt nach vorne gewesen für Curtis Mayfield. Ich habe schon die Orchester-Arrangements erwähnt, die ja massiv zum Einsatz kamen. Kein Wunder, dieses Album landete direkt auf Platz 1 der amerikanischen Soul-Hit-Parade und konnte immerhin bis 16 in die damaligen Pop-Charts vordringen. Hören wir das Titelstück Back to the World. Back in the world. Back in the world. Back in the world. Back in the world. Crawling through the trees, sucking out of tunnels. She said, boy, it's good to see you. My prayers must have been with you. And now that you're back in town, let me tell you something. The world was never won. The world was never won. In these city streets, everywhere, you gotta be careful where you move your feet, how you part your hair. just reading into it. Make me believe. Vom Album Sweet Exorcist, das 1974 erschien, der Song Make Me Believe in You. Am 14. August 1990 während eines Open-Air-Auftrittes im New Yorker Stadtteil Brooklyn traf Mayfield eine vom Sturm losgerissene Lichttraverse. Er war danach vom Hals abwärts gelähmt, begab sich aber zumindest für kurze Zeitabschnitte noch ins Studio oder komponierte im Krankenbett. Also er gab nicht so schnell auf. Danach war allerdings Schluss mit dem Gitarrespielen und es erschien auch nur noch ein Album, das mit viel Mühe aufgenommen werden musste, denn der gesundheitliche Zustand von Curtis Mayfield wurde über die Jahre schlechter. Doch hat er zumindest den Grammy Lifetime Achievement Award erhalten und das Album Superfly wurde vom amerikanischen Rolling Stone auf Platz 69 der 500 besten Alben aller Zeiten gewählt. Hören wir daraus den Song Give Me Your Love. Curtis Mayfield konnte das auch mit seinen Orchester-Arrangements so ein bisschen übertreiben, wie auf seinem allerersten Album Curtis, The Makings of You. Ein wirklich sehr, sehr spezielles Stück und auch sehr speziell im Arrangement. A great big expression of happiness, boy, you couldn't miss. With a dozen roses, such would astound you. The joy of children laughing around you. These are the makings of you. It is true. The makings of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all men should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Curtis Mayfield hat einige Soundtracks verfasst und es waren immer Filme, in denen Schwarze eine wichtige Rolle gespielt haben. Wenn einer über Ghettos, Kriminalität, den Zustand in amerikanischen Gefängnissen gesungen hat, dann Mayfield, der sich immer als so etwas wie das soziale Gewissen der schwarzen Bevölkerung in den USA begriffen hat. Das verbindet ihn mit Stevie Wonder und Marvin Gaye. Ein unglaublich intensiver Song stammt vom Soundtrack zum Film Short Eyes, der 1977 erschien und auch durch sein ganz eigenes Gitarrenspiel und Sounddesign geprägt ist. Hören wir Back Against the Wall. Sitting here waiting for tomorrow, but I don't think it'll ever come. Well, just think that I'm a young dude. My whole life is almost gone. Well, well, this prison life's a pressure. Keeps my back against the wall. Constant lookout for the snakes and the bandits. Program leans toward a seen law. I keep my back against the wall. My friends now have all but cut me loose. On the outside playing safe, it's alright, cause in here it's just like leaving the homeland, baby. If I survive it back, I could love your face. You're just a number from the past. I'm still sitting here today. I don't know nothing about my future, baby. But with my life, I gotta pay. They got my back against the wall. Tomorrow, don't think it'll ever come. Just to think that I'm a young dude. Well, my whole life is almost gone. Well, street con gonna show me the ropes. Coolest way to deal it in the streets. Hey, hey. Took my mind, woman, damn near my soul. Judge prison sentence, then cut me deep. Hey, they had my back against the wall. Keep my back against the wall. Back against the wall. Keep my back against the wall. Keep my back against the wall. Das war's doch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in dem es um die frühen Alben von Curtis Mayfield ging, der wirklich unvergessen bleiben wird. Enden möchte ich diesen Soundcheck mit Ride On For The Darkness, mit von Curtis Mayfields unglaublichem Album Back To The World, ein Song, der auch im aktuellen Jahrtausend als Sample überlebte. Die Streicher am Ende wurden unter anderem von der Formation Silicon Soul gesampelt und zu einem eigenständigen Stück verarbeitet. Am Mikro war Thomas Elbern und er sagt jetzt schon mal Tschüss. Educated people.